Nach Sauls Tode nun, als David von dem Sieg über die Amalekiter zurückgekehrt war und David 2 Tage in Ziklag zugebracht hatte, da am 3. Tage traf plötzlich ein Mann aus dem Lager von Saul hier ein, mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf dem Haupte. Als er bei David angelangt war, warf er sich ehrerbietig zur Erde nieder. David fragte ihn, woher kommst du? Er antwortete ihm, aus dem Lager Israels bin ich entronnen. David fragte ihn, wie ist es gegangen? Sage es mir. Er erwiderte, die Krieger sind aus der Schlacht geflohen, und viele von den Kriegern sind gefallen und umgekommen, auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. David fragte den jungen Mann, der ihm die Botschaft brachte, wie hast du erfahren, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm die Botschaft brachte, erwiderte, ganz zufällig kam ich auf das Gebirge Gilboa, da fand ich Saul auf seinen Speer gestützt, während sich die Wagen und Reiter an seine Fersen geheftet hatten. Da wandte er sich rückwärts, und als er mich erblickte, rief er mich an. Ich antwortete, ich höre. Da fragte er mich, wer bist du? Ich erwiderte ihm, ich bin ein Amalekiter. Da bat er mich, tritt doch her zu mir und gib mir den Todesstoß, denn mich hat der Krampf erfasst, dennoch ist das Leben ganz in mir. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß, denn ich wusste, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Dann nahm ich das Diadem auf seinem Haupt und die Spange an seinem Arm ab und überbringe sie hier meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie, desgleichen alle Männer seiner Umgebung, und sie trauerten mit Weinen und Fasten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk Jahwes und das Haus Israel, weil sie durch Schwert gefallen waren. Dann fragte David den jungen Mann, der ihm die Botschaft brachte, woher bist du? Er antwortete, ich bin der Sohn eines amalekitischen Schutzbürgers. David aber sprach zu ihm, wie? Du hast dich nicht gescheut, Hand anzulegen, um den Gesalbten Jahwes ums Leben zu bringen? Hierauf rief David einen der Krieger und befahl, hier. Stoße ihn nieder. Der hieb ihn nieder, dass er starb. David aber rief ihm zu, dein Blut über dein Haupt. Dein eigener Mund hat das Urteil über dich gesprochen mit dem Worte, ich habe dem Gesalbten Jahwes den Todesstoß gegeben. David dichtete auf Saul und seinen Sohn Jonathan folgendes Klagelied und gebot, es die Judäer zu lehren. Es ist bekanntlich aufgezeichnet im Buche der Rechtschaffenen, die Zier liegt, O Israel, erschlagen auf deinen Höhen, wie sind die Helden gefallen. Tut es nicht kund zu Gad, meldet es nicht in den Gassen von Askalon, dass sich der Philistertöchter nicht freuen, nicht jubeln die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, nicht Tau, nicht Regen falle auf euch, ihr Truggefilde. Denn da ward der Heldenschild weggeworfen, der Schild Sauls, ungesalbt mit Öl. Vom Blute der Erschlagenen, vom Fette der Helden wich Jonathans Bogen nicht zurück, kehrte das Schwert Sauls nicht leer heim. Saul und Jonathan, die Geliebten und Gütigen, im Leben wie im Tode blieben sie vereint, sie, die schneller waren als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, weinet über Saul, der euch kleidete in Purpur und Wonnen, der Goldschmuck heftete auf euer Gewand. Wie sind die Helden gefallen inmitten des Kampfes, Jonathan auf deinen Höhen erschlagen? Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, wie warst du mir so hold? Deine Liebe war mir wundersamer als Frauenliebe. Wie sind die Helden gefallen, zunichte die Rüstzeuge des Streits?